Vor 15.000 bis 5.000 Jahren jedoch herrschten dort ganz andere Bedingungen, und die riesige Dünenlandschaft war von Pflanzen und Gewässern bedeckt. Wie Klimamodelle gezeigt haben, kann dieser Effekt nicht allein durch Veränderungen der Erdumlaufbahn entstanden sein. Nur wenn man neben dem zunehmenden Niederschlag auch die Rückkopplung durch wachsende Wälder und pflanzliches Leben in den Computerberechnungen berücksichtigt, kann man den Zustand einer riesigen Oase rekonstruieren, wobei die Vegetation wahrscheinlich den Wassergehalt der Atmosphäre durch Verdunstung von den grünen Oberflächen ansteigen lässt, während gleichzeitig die übliche Anreicherung von Staub verhindert wird. Im Holozän zeigt sich also ganz deutlich, dass subtropische und tropische Wälder, die regional die Luftfeuchtigkeit steigern, Landschaften stabilisieren, den Abfluss verhindern, als Puffer gegen Überschwemmungen dienen und Sonnenenergie absorbieren, entscheidend dazu beitragen, dass Veränderungen der Klimasysteme in die Umweltdynamik am Erdboden einfließen. Das Thema werden wir später noch genauer betrachten, wenn von unserem eigenen Einfluss auf diese bemerkenswerte Umwelt und damit auf das Weltklima die Rede sein wird. Wie wir gesehen haben, ist die Geschichte der tropischen Wälder auf der Erde nichts Zeitloses, sondern eine Geschichte der Umwälzungen. Durch extreme geologische Prozesse verschwanden die ersten tropischen Probeläufe seit der Zeit vor 300 Millionen Jahren. Und vor 250 Millionen Jahren gab es auf der Erde praktisch keine Wälder mehr. Diese scheinbare Katastrophe ebnete den Weg für neue Wälder. Und die setzten sich schließlich aus neuen Pionieren zusammen, den Blütenpflanzen, die vor 140 bis 60 Millionen Jahren die Vorherrschaft in der weltweiten Pflanzenwelt übernahmen. Vor etwa 60 Millionen Jahren waren in den Tropen neue Wälder entstanden, die stark ihre Nachkommen im 21. Jahrhundert ähnelten und sich als megathermale Wälder auch über die Tropen hinaus in eine warme Welt ausbreiteten. Aber damit war die Sache nicht zu Ende. Vor 10 Millionen Jahren wurden sie von ihren neuen, grasbewachsenen Gegenspielern ungefähr in ihr heutiges Verbreitungsgebiet am Äquator zurückgedrängt. Und immer noch war die Welt nicht mit ihnen fertig. Zyklische Schwankungen in der Menge der verfügbaren Sonnenenergie und Veränderungen in den klimatischen Kreislaufsystemen erschüttern seither die subtropischen und tropischen Wälder, lassen sie wachsen und schrumpfen, sich öffnen und wieder schließen. Die tropischen Wälder waren aber nie nur Opfer eines äußeren Wandels. Während Geologie und Klima sie prägten und bewegten, schoben sie ihre grünen Ausläufer langsam, aber sicher in das gesamte Klimasystem vor. Die Sonne war zwar die dominierende Triebkraft für den globalen Klimawandel. Die neue Pflanzendecke entschied aber darüber, wie die Sonnenenergie am Boden ihren Ausdruck fand, ob Temperatur und Niederschlag sich lokal dramatisch veränderten oder ob die Landschaften davor abgeschirmt wurden. Außerdem regulierten sie die CO2-Menge und ihre Verteilung in der Atmosphäre. Damit bildeten sie an Land mit die wichtigsten Speicher oder Senken für den Kohlenstoff. Aufgrund dieser Dynamik, sowohl was den evolutionären Wandel angeht, als auch wegen der zunehmenden Bedeutung, die sie in Klimasystemen spielen, können wir neu bewerten, wie wichtig die Wälder für das Leben auf der Erde sind. Im weitesten Sinne waren die tropischen Wälder der Schauplatz der folgenschwersten Ereignisse in der Evolution der Pflanzen. Hier entwickelten sich Nackt- und Bedecktsamer mit ihrer großen Artenvielfalt. Ihre Verbreitung und ihr Aufbau änderten sich aber auch, als einige der berühmtesten Angehörigen des Tierreiches entstanden, sich weiterentwickelten und wieder von der globalen Bühne verschwanden. Am Anfang handelte es sich dabei um Insekten und Amphibien. Am Ende gehörte dazu auch unsere eigene Spezies mit ihren Wanderungen durch die tropischen Regionen der Welt und der Entstehung ihrer höchst vielfältigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Organisationsformen, die sich bis ins 21. Jahrhundert immer wieder radikal gewandelt haben. Im weiteren Verlauf dieses Hörbuches werden uns die ungeheuer vielfältigen Typen tropischer Wälder begegnen, auf die unsere Spezies traf. Von den saisonalen Trockenwäldern Mexikos und Guatemalas bis zu den oftmals eisig kalten Wäldern Neuguineas. Von den isolierten Inselwäldern von Wallacea und dem Pazifik bis zum Mosaik aus Wäldern und Savannen in den afrikanischen Tropen. Sie alle sind letztlich die Produkte einer vor Leben sprühenden Evolutionsgeschichte. Bevor wir uns aber gezielt dem Homo sapiens und seinen engsten Verwandten zuwenden, werden wir uns zwei besonders berüchtigte Gruppen von Tieren ansehen und uns an ihnen lebhaft vor Augen führen, was der Wandel der tropischen Wälder für unsere Welt bedeutet. Die nächsten beiden Kapitel gehen der Frage nach, wie die zuvor beschriebene Dynamik der tropischen Wälder vom Perm bis zum Pleistozän zunächst die Evolution und das Schicksal der Dinosaurier beeinflusste, Kapitel 3, und wie sie sich später auf deren Erben, die Säugetiere, auswirkte. Wir haben uns von den Fossilien dieser faszinierenden Lebewesen fesseln lassen und dabei vielleicht zu selten die belaubten, mit Kronen versehenen Begleiter beachtet und bewundert, die ihren biologischen Weg mit ihnen gegangen sind. Ihrer Geschichte wenden wir uns jetzt zu.